Und als ich dann in die USA ging, in den Mitte der 80er Jahre, da blieben wir in Kontakt und Anne malt weiterhin und immer mal besuche ich sie und ihr Atelier und ich darf sie dahin einladen in Anne Körts Atelier in Mörlenbach. Und jetzt hören wir uns ein Interview an, das ich damals gemacht habe. Die einzelnen Märkte, auf denen sie ist, mögen sich ein bisschen geändert haben. Aber wie Sie sie finden, das hat sich nicht geändert. Und Sie können mich auch jederzeit fragen. Wir sind hier im Kulturspiegel mit der Anne Körth. Und Anne Körth ist eine Porzellanmalerin. Anne, hallo. Hallo. Und sag mal, wir stehen hier vor einem Schrank in deinem Atelier-Wohnzimmer, beziehungsweise also alles ist bei dir zusammen. Das heißt, es gibt jetzt auch ein getrenntes Atelier. Und hier stehen wir vor einer Vielfalt von Sachen. Porzellanmalerei, was ist das? Porzellanmalerei ist Malen auf Porzellan mit bestimmten Farben, die angerührt werden mit einem Öl und dann mit zarten Pinseln in Rotmarderhaaren auf Porzellan gebracht. Dann also auf die Glasur? Auf die weiße Glasur. Es ist auf Glasurmalerei, so wie Meißen, das ist eigentlich weltweit bekannt, das heute noch macht. Es gibt auch noch verschiedene andere deutsche Porzellanmanufakturen, KPM Berlin, Nymphenburg, Ludwigsburg. Die haben alle noch ihre Porzellanmaler, die eben auf die Glasur die Farbe auftragen und dann wird es gebrannt bei 800 Grad. Aber nicht genug damit, um die Tiefe herauszubekommen und die Leuchtkraft der Farben, wird es meist zweimal gemalt und gebrannt. Also nach dem Brennen wird es heller? Ja, manche Farben brennen fast weg, gerade Rottöne werden gerne sehr blass. Um da eben eine Leuchtkraft herauszubekommen, muss man es zweimal malen. Und was ist also die meisten Schichten, die du je gemalt hast? Erinnerst du dich? Das ist eine ganz andere Technik wieder mit einem breiten Pinsel, auch einem ganz anderen Öl und noch feineren Farben. Das habe ich gelernt bei einer Frau Liebel, die zeitweise in Australien lebt. Und sie malt viermal und brennt auch viermal. Es werden immer wieder hauchdünne Schichten mit einem breiten Pinsel aufgetragen, ähnlich der Diffusionsmalerei, die ja sehr in Amerika verbreitet ist und ihre Malerei ist eigentlich ähnlich. Und das sieht also sehr getupft aus und sehen sehr viel zarter aus, also die einzelnen Malereien. Es sind Rosen, die wir hier uns ansehen. Und also auch ein bisschen andere Farbtöne, nicht wie die anderen, also ein bisschen weicher. Australischen Farben sind sehr viel differenzierter als die Farben, mit denen ich hier von einem deutschen Maler male, sind sehr viel abgestufter. Und wie gesagt, durch diese hauchzarte Auftragung bekommt man noch mehr Tiefe heraus als bei der herkömmlichen Meißenmalerei. Und dann kann man auch also da so Striche reinbringen, also wie Zeichnung richtig. Das ist also eine andere nicht. Man wird beim zweiten oder beim dritten Mal eigentlich eine Zeichnung mit einem langhaarigen Pinsel einbringen, damit man für das Auge noch interessante Punkte schafft. Also wirklich fast wie ein Aquarell, aber dann eben auf dem Teller. Und was hast du hier? Wir haben wahnsinnig viele verschiedene Gegenstände, Gebrauchsgegenstände, muss man sagen, vielfach. Döschen, Tassen. Ja, eben Tassen werden sehr, sehr gerne bei mir gekauft, gerade größere Tassen, Kaffee-Olé-Tassen oder Müsli-Tassen, Kaffeebecher sind sehr beliebt, Dosen mit mehr eigentlich mit Tiermotiven, was ich immer wieder feststelle, dass auch bei mir sehr gerne Tiermotive, Vogelmotive oder Insektenmotive gekauft werden. Das hat was Originelles und ich ahnte gar nicht, wie viele Menschen eben auch für Tiere schwärmen oder auch Tiermotive sammeln. Und zwar zum Beispiel hier die Maikäfer, da sprachen wir gerade von, da sind ja also eine ganze Menge hier auf Eichenblättern und da sind Klaufvasen und so das schöne Grün und dann der braune Käfer da drauf. Also, und da gibt es sogar ein Maskottchen oder ein Wappentier. Ja, ich stelle immer unten in der Nähe von Stuttgart aus, in Metzingen, das liegt bei Reutlingen und da habe ich kennengelernt durch verschiedene Kunden, dass der Maikäfer in irgendeinem kleinen Ort ein Wappentier ist. Und da habe ich gedacht, also da muss ich, also ist vielleicht mein Markt. Und da muss ich also mehrere Gegenstände malen, nicht nur eine Espressotasse, sondern eben auch Vasen und Dosen oder kleine Untersetzer, die ich dann mit Maikäfer anbiete. Und die sehen recht lebendig aus, als wenn sie gleich vom Teller marschieren werden. Mhm. Und wie ist es denn, wenn man auf so einen Markt geht und jetzt hofft nun, dass dies oder jenes gekauft wird? Kann man das immer feststellen? Weiß man ungefähr, was die Leute kaufen werden? Nein, das weiß ich nicht. Aber ich mache natürlich gerade von Märkten, zu denen ich jedes Jahr wiederholt gehe, mache ich mir Notizen, was am besten gegangen ist. Und da kann ich sagen, bei dem Metzinger Kunstmarkt weiß ich, dass Tiermotive sehr beliebt sind, in Baden-Württemberg vielleicht besonders, dass die Menschen dort sehr viel naturverbundener sind und gerne eben auch originelle Geschenke haben wollen. Zum Beispiel auf Espressotassen habe ich jetzt Insekten gemalt, ob es eben der Marienkäfer ist oder die Heuschrecke oder auch eine Spinne. Die Spinne bleibt meistens bis zum Schluss übrig, aber findet dann doch noch einen Liebhaber, weil es eben was ganz Originelles ist. Ja. Und wie ist es mit Ameisen? Schon mal Ameisen gemalt? Auch? Ameisen auf Espressotassen gehen fast so gut wie Marienkäfer. Aber sie sind dann auf der Außenfläche und nicht innen drin. Ja. Wir wollen doch die Tante nicht erschrecken, wenn sie die Tasse leer trinkt. Nee, aber ich muss auch feststellen, dass viele also nicht so genau wissen, ob es nur eine Hummel ist oder eine Mücke ist. Hier im Odenwald sagt man im Dialekt, also alles, was fliegt, glaube ich, ist Amik. Und also doch eine Mücke. Und ich habe also mit sehr viel Liebe Hummeln gemalt und fand die auch sehr gelungen. Aber die waren bei den Odenwäldern, guck mal, Amik, ja. Also hier sind sehr viel Stiefmütterchen. Ja, das ist also nach wie vor das Lieblingsmotiv der nicht nur älteren Damen, sondern ich muss feststellen, es geht eigentlich durch alle Altersschichten. Stiefmütterchen und Veilchen, überhaupt die Frühlingsblumen sind sehr, sehr beliebt. Und jetzt haben wir auch Schneeglöckchen, die sind relativ neu, haben Sie gesagt, diese Stiefmütterchen? Nein, Schneeglöckchen habe ich eigentlich immer. Was ich bei Schneeglöckchen oder auch Maiglöckchen dazu sagen muss, das sind also weiße Blumen, die sehr viel Schatten erfordern und damit auch sehr viel mehr Arbeit als zum Beispiel ein Stiefmütterchen. Mhm, die sehr, sehr bunt sind. Und wir haben ja so, haben Sie Lieblingsfarben? Sachen, die Sie? Nein, ich habe immer so Phasen, in denen ich eben die Maikäfer mit viel Grün und Braun male und dann überrumpel ich mich oft auch mal, um wieder in die Arbeit reinzukommen, dass ich eben blaue Stiefmütterchen male, weil ich ganz genau weiß, dass ich die verkaufe. Das ist natürlich schön. Und vorwiegend dann in einer bestimmten Jahreszeit oder gar nicht? Nein, gar nicht Stiefmütterchen sind über das ganze Jahr verteilt beliebt. Aber wenn ich den Schrank hier auch nochmal anschaue, dann denke ich, es ist doch also deutsche Pflanzen, nicht? Also wo kommt die Inspiration her? Der Garten draußen ist ja wunderschön. Ja, nicht nur der Garten, eben auch der Odenwald, in dem ich wohne und ich gehe sehr gerne alleine spazieren und ich halte mir auch oft die Blumen oder gerade die Gräser oder was auch gerade mit die Jahreszeit mit sich bringt im Aquarell fest und versuche das dann eben auch auf Porzellan zu malen. Wir halten uns über Porzellanmalerei. Und wie sind Sie denn zur Porzellanmalerei gekommen? Das ist ja auch nicht. Die Porzellanmalerei hat mich immer interessiert. Meine Mutter sammelte Porzellan, hatte sehr viel altes Porzellan. Als 16-Jährige habe ich auch schon Aquarellunterricht gehabt bei einer Künstlerin und beschäftigte mich viel mit Malern, natürlich mit Impressionisten. Und einer meiner Lieblingsmaler war Renoir. Und Renoir kommt von der Porzellanmalerei. Also noch ein Grund, irgendwann mal das Porzellanmalen kennenzulernen. In Deutschland war das nicht möglich, aber ich habe 4 Jahre in Norwegen gelebt und da ist das Porzellanmalen sehr verbreitet. In den langen Wintern muss man irgendetwas anfangen, außer Skifahren. Und da war natürlich für mich das unheimlich interessant und willkommen, das Porzellanmalen zu lernen. Und haben Sie bei jemandem Bestimmtes gelernt? Jetzt? Ja, ich habe in Oslo bei Edith Röth gelernt, die auch im Osloer Raum einen sehr guten Namen hat und sehr bekannt ist, weil sie also wirklich ganz genau und fantastisch, fast fotografisch die Sachen wiedergibt. Wenn man dann in Norwegen so etwas lernt, dann können ja die Motive gar nicht solche sein, wie sie jetzt sind. Oder waren sie ähnlich? Doch, die sind ähnlich. Auch da verbindet man die Porzellanmalerei mit der Meißenmalerei. Die Norweger sind natürlich sehr viel mehr ausgerichtet nach Dänemark. Dänemark hat das königlich Kopenhagener Porzellan mit der Flora Danica. Und ich glaube, es gibt keinen norwegischen Haushalt, der nicht als seinen Traumwunsch hat, Flora Danica zu besitzen, was ja wahnsinnig undenkbar teuer ist, und deswegen versuchen die Frauen das auch in Kursen selbst herzustellen. Mhm. Und wenn jemand jetzt das speziell nicht kennt, ist es ein spezielles Motiv oder Flora Danica ist eine Marke oder? Nein, Flora Danica ist ein Geschirr, ein Motiv, was eben die dänische Pflanze, aber auch eigentlich nicht nur die blühenden Gartenpflanzen, sondern auch Unkraut mit Wurzeln und Schmetterlingen und allem eben, was dazugehört, sehr anschaulich auf dem Porzellan wiedergibt, mit sehr viel Gold und sehr pompösen Rändern. Und ich glaube, so etwas auch hier mal gesehen zu haben, so die ersten Anfänge waren aus dieser Art von Motiven, mit ganzen Pflanzenmotiven. Ja, habe ich auch natürlich versucht, Serie. Etwas anders, aber ich habe Platzteller mal gemalt, eben auch die ganze Pflanze mit Wurzel, was auch eigentlich immer sehr dekorativ ist. Mhm. Und was ist so was ganz Neues dieses Jahr? Also das Gold habe ich jetzt gesehen, das müssen wir nochmal beschreiben. Das ist jetzt wieder eine neue Technik. Da wird die Farbe gemalt, dann getrocknet mit einem Föhn und dann wird die Farbe aufgepudert. Dadurch bekommt man beim ersten Brand gleich eine doppelte Farbdichte, sehr viel mehr Pigmente als nur mit der Malerei, weil auf diesem etwas rauen, noch nicht gebrannten, gemalten nochmal Farbe aufgepudert wird. Mhm. Danach wird das Motiv nochmal normal gemalt, sodass es eigentlich fertig ist. Dann das ist also eine Blume zum Beispiel hier? Ja, hier habe ich zum Beispiel die Stiefmütterchen wieder gemalt mit grünen Blättern. Und wenn das Motiv ganz fertig gemalt ist, deckt man es ab mit Abdecklack und versieht den Hintergrund mit Glanzgold. Auf das Glanzgold wird nachher nochmal eine Lüsterfarbe aufgebracht. Dadurch wird das Glanzgold nochmal so ein bisschen gebrochen und gibt einen ganz interessanten Hintergrund. Und das ist also der goldreflektierende Hintergrund. Und die Pflanze, die gemalt war, die wird ausgespart bei die der ganzen Sache. Die wird ausgespart, ja. Mhm. Was sind denn Ihre Lieblingsstücke? Gibt's das? Ja, es gibt Lieblingsstücke oder Stücke, wo ich durchaus zufrieden bin, weil es mir so gelungen ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Das ist da oben der Stiefmütterchenteller, wo ich sie so ein bisschen nicht wild, aber die tanzen förmlich. Ja, sie sitzen. Ja, sie sind auch für meine übrige Malweise ist es eigentlich auch sehr bunt. Ich habe Pink genommen, ich habe ein Orange genommen, ein Gelb, ein Blau, und eigentlich zur Beruhigung kommen diese hellgrünen Blätter hinein. Ungewöhnliche Farben, die ich sonst nicht zusammennehme, habe ich bei diesem Teller genommen. Es ist bunt, aber trotzdem finde ich, es ist nicht zu bunt. Die Stiefmütterchen leben, und ich bin eigentlich ganz zufrieden damit. Und Sie sind also auf der Tellerrand ist weiß geblieben und Sie sind also auf der Tellerinnenseite. Ja. Und diese Blätter sind also ganz viele verschiedene Grüns. Also wenn man das nicht sieht, sie sind also nicht flach grün, sondern sie sind wirklich dreidimensional, dadurch, dass sie eben getupft sind. Sie sind wie gesagt gepudert, mit Breitpinsel gemalt und dann gepudert. Aber im Grunde sind es nur zwei Grünfarben, die ich verwendet Tatsächlich. Habe. Tatsächlich, es sieht aber aus wie viel mehr, weil diese Veränderungen also über das Blatt hinüber schon das verschieden machen. Und auch dieses Dreidimensional, das dauert eine Zeit, bis man das kann, nicht? Dass man das so ein bisschen. Bis man es auch sieht, bis man auch merkt, halt, jetzt ist es in mir drin, jetzt kann ich es sehen, jetzt kann ich es auch malen. Und jetzt gehen Sie immer noch aquarellieren und geben aber auch Kurse, nicht? Dass also Menschen auch andere von Ihnen jetzt lernen. Ja, ich gebe natürlich im Porzellanmalen Kurse. Da habe ich alle 14 Tage 8 Damen, die zu mir kommen. Und im Aquarellmalen habe ich Wochenendkurse. Die machen mir sehr viel Spaß, weil ich da eben auch Motive mir zusammenstelle, ob das nun Blumen sind oder Obstmotive oder Radieschen ist man quasi nur ein Radieschenbündel mal aquarelliert, so ganz einfache Sachen. Und ich merke auch, wie viel Spaß das auch gerade Neuanfängern macht, wirklich zu sehen, ich bringe es fertig, etwas aufs Bild zu malen oder aufs Papier zu bringen und es ist fertig und ich bin zufrieden damit. Schön. Und wir finden Sie auf vielen, vielen Märkten in Deutschland oder zumindest einigen. Ja, wo denn? Also Metzingen? Mehr im süddeutschen Raum. Mhm. Ich bin im Stuttgarter Raum oft, das heißt in Metzingen, in Betzingen, liegt auch nicht weit davon. Dann ist immer ein sehr schöner Kunsthandwerkermarkt in der Nähe von Maulbronn. Diefenbach. Diefenbach ist ein kleiner, mittelalterlicher Ort. Da macht der ganze Ort mit. Die Landfrauen backen Kuchen und die Gastwirtschaft macht draußen auf der Straße Tische und dazu kommen 200 Kunsthandwerker, was natürlich an den zwei Tagen, Samstag und Sonntag, ein buntes Treiben gibt, aber mit einer wunderschönen Kulisse. Und es zieht sehr, sehr viele Leute an. Mhm. Und wann ist der immer? Der ist immer meistens um Sankt Hans, also den Johannistag, so um den 26., 24., 20. Juni. Aha, im Sommer also. Ja, im Sommer. Und gibt es noch andere Plätze, wo man sie findet? Zum Beispiel, ich weiß, dass Sie in einem Kaufhaus auch manchmal sind. Ja, ich bin in Mannheim in einem sehr schönen Kaufhaus, die auch immer eine sehr schöne Dekoration haben und auch sehr viel Wert legen, dass wir Kunsthandwerker unsere Stände sehr schön schmücken. Uns helfen natürlich dabei die Dekorationsabteilung des Kaufhauses und da ist es so, dass mich sehr, sehr viele Leute sehen im Raum Mannheim, Ludwigshafen und dann eben auch gerne einen Ausflug in Odenwald machen. Mhm, in Odenwald zu Ihnen nach Mörlenbach, müssen wir sagen, wo das ist. Ja. Und wie findet man die Anne? Man fährt die Straße hoch und da ist ein kleiner Glaskasten vor dem Haus mit Porzellan. Ja. Und finden dann da auch so ein paar vorbei, die sagen, huch, das habe ich gerade gesehen, das muss hier ja eine Porzellanmalerin sein. Ja. Aber ich muss ganz ehrlich sagen, noch bekannter ist gegenüber die Gastwirtschaft, der Haxenwirt. Er ist sehr viel bekannter als ich. Und ich werde dann immer gesagt, ach, Sie sind gegenüber vom Haxenwirt. Ja, wir haben Sie schon mal gesehen. Das ist sehr schön, aber dann kommen Sie auch rüber und kaufen dann die Teller. Das ist ja dann seltener. Sie gucken und bewundern, aber ab und zu kauft auch jemand. Aha. Was wünscht sich die Anne Kurt für die Zukunft? Ja, für die Zukunft wünsche ich mir eigentlich, dass weiterhin meine Kurse so gut besucht werden, dass die Frauen oder die Menschen, die bei mir das Malen lernen, fröhlich und beschwingt aus dem Abend nach Hause gehen und zufrieden sind mit dem, was sie gemacht haben. Eine große neue Sache war für mich ein Kinderkurs und ich bin ganz glücklich darüber zu sehen, wie zufrieden die Kinder nach Hause gehen, wie stolz sie sind und ihren Eltern zeigen, was sie gemalt haben. Und verschiedene Mütter haben mir gesagt, also meine Tochter vergisst alles, den Hund auszuführen, Schularbeiten zu machen, das Zimmer aufzuräumen. Aber dann kommt der Malkurs bei Frau Kurt und alles wird stehen und liegen gelassen. Und ich glaube, ein schöneres Kompliment kann ich nicht bekommen. Das stimmt. Und wie alt sind diese Kinder? Die sind von 13 bis 5 Jahren. Und ich finde es also ganz bewundernswert, dass die abends von 6 bis 8 bei mir malen und wirklich voll konzentriert mit hochroten Wangen. Manche kommen gerade aus dem Reitunterricht oder haben gerade ihre Schularbeiten fertig gemacht und dann sitzen die bei mir 2 Stunden wirklich ruhig und voller Ideen, was sie alles noch malen können, lassen sich gerne helfen, malen, rühren oft viel zu viel Farbe an, die ich dann wieder aufbewahre. Aber wie gesagt, Hauptsache es macht allen Spaß. Ja. Und wenn man jetzt im Ausland sitzt und sagt, ich möchte gerne mal kommen, Anne Kurt, haben Sie Empfehlungen für Hotels in der Gegend, dass man sagt, ich kann mal zum Wochenendkurs kommen? Ja, natürlich. Mir gegenüber der Haxenwirt, den ich schon genannt habe. Ich selbst kann 2 Leute unterbringen in meinem Haus und dann gibt es auch noch andere Möglichkeiten in Mörlenbach. Dann werden wir dann am Ende das sagen, wie man die Anne findet und jeder kann mich auch anrufen, die Susanne Nielsen, unter 254 50 88 und dann gebe ich gerne weiter, was die Anne Kurt so macht und wo sie zurzeit ist. Ja. Dankeschön für das Gespräch, Anne, und viel, viel Erfolg weiterhin. Ja. Vielen Dank. Wiederhören. Ich darf mich ganz herzlich von Ihnen verabschieden. Ich darf mich bedanken bei Anne Kurt für dieses schöne lange Interview, diese Einblicke in ihre Arbeit, in ihr Leben. Und wir wünschen Ihnen, dass Sie einmal vorbeischauen bei Frau Kurt und Kurse nehmen und diese vor allem mit dem verbinden, was Sie selber sehen, in der Natur sehen und vor allem